Germania durch Hass und ihre Gier. Dafür werden sie zahlen, ob im Jenseits oder hier. Es sind dieselben Mächte, die sich gegen dich verschwören. Niemals ging es um Hitler, sie wollten Schillers Geist zerstören. Errichtet ein Bollwerk nach eurem Ideal. Ein neues Reich aus Eisen und einen Staat aus Stahl. Heil, heil, heil, heil, heil. Fleisch und Blut regt sich Lebensglut, den Phönix umschlingen, die Schlangen niederringen. Heilblitzrad gegen den Wälzer, Stellan in Bewegung, Stahlhorn angebrechen und schneisen. In die Gegenwart, wir sind die Antwort auf die Zweifel und die Fragen. Wir sind das Trotzdem und das Nicht-Beklagen. Stellan in Bewegung, Stahlhorn angebrechen und schneisen. In die Gegenwart, wir sind die Antwort auf die Zweifel und die Fragen. Wir sind das Trotzdem und das Nicht-Beklagen. Schwäche fällt ab, Transformation, Einheit und Norm wie eine Uniform. Steige empor, so haben wir's uns geschworen. So stürmen wir nun voran, mit dem Rücken zur Wand. Wir halten Stand, Brüder voran, jeder kämpft wo er kann. Schweres Geschütz drängt uns niemals zurück. Block, Schlag, Dreck, in Gleichschritt. Stellan in Bewegung, Stahlhorn anbrechen und schleißen. In die Gegenwart, wir sind die Antwort auf die Zweifel und die Fragen. Wir sind das Trotzdem und das Nicht-Beklagen. Stellan in Bewegung, Stahlhorn, wir werden uns nicht verneigen. Wir werden niemals mehr schweigen, helfen aufrecht zu gehen. Immer standhaft zu bleiben und nach vorne zu sehen. Wir sind die Stellan in Bewegung, Stahlhorn, wir stehen auf Wasser zusammen. Wir setzen Herzen in Flammen, helfen aufrecht zu gehen. Wir haben Körper und Geist fest zusammengeschweißt, fest zusammengeschweißt. Spinnennetz, steht vor dir und sie verstehen keinen Spaß. Ein neuer Morgen, die Zeiten werden hart. Es gibt keine Scharia mehr, kein Sonderrecht und auch kein Kalifat. Remigration. Es geht zurück nach Hause. Remigration. Wenn Gesetze wieder gelten und das Recht ist recht, sind wir endlich wieder hier im Haus und kein Knecht. Mit dem Rücken an der Wand und es bleibt nicht viel Zeit. Aber Deutsche machen das mit deutscher Gründlichkeit. Das ist die Deutsche. Ich verlange doch nicht viel. Ich war ja ein bisschen Sintflut, ein bisschen Stahlgewitter, ein bisschen Weltuntergang. Unser Resümee. Doch wir machen es mal kurz, denn alles, was ich seh und alles, was ihr läuft in dieser völlig kranken Zeit, haben wir euch vor 30 Jahren schon prophezeit. Deshalb haben die Ex-Jäger unsere Lieder auch verboten, haben uns terrorisiert und uns mit Klagen überzogen. Doch was immer sie auch machen und in Kisten sie noch ziehen, unsere Meinung und wir sind schon lange Mainstream. Das echte Deutschland wollen wir sehen, vereint gegen ein Scheißsystem, wo die Schwerter Lieder singen, schwerlange Gebete klingen, Stahl auf Stahl und das Hohelied. Die Idee ist unbesiegt, durch die Straßen des Verfalles, halbes Deutschland über alles. Uns hält nichts auf in dieser Welt, nicht Tod noch Kerkergitter. Wir sehen ihn schon in Morgenrot, den neuen Staat, den Staat im Stahlgewitter. Unsere Texte, ja, da sind sie ganz präzise. Wiederhergelaufen, Büschel mit der Super-Expertise. Die thematisch keine Ahnung haben, historisch nicht stabil. Aber alles, was sie meinen, schön hineininterpretieren. Und dann gibt es sie zu lesen, diese Lach- und Sachgeschichten in den Publikationen und in Verfassungsschutzberichten. Und diese eine Division, die wäre ja ganz besonders schlimm. Ich sag, mit einer Division kommst du schon lange nicht mehr hin. Das echte Deutschland wollen wir sehen. Der Eint geht in ein Scheißsystem, wo die Schwerter Lieder singen, schillernde Gebete klingen, Stahl auf Stahl und das Hohelied. Die Idee ist unbesiegt, durch die Straßen des Verfalles, altes Deutschland über alles. Das echte Deutschland wollen wir sehen, wo die Siegesfahnen wehen, wo die Schwerter Lieder singen, schillernde Gebete klingen, Stahl auf Stahl und das Hohelied, auf das der Adler wieder fliegt, durch die Straßen des Verfalles, Deutschland, Deutschland über alles. We'll be right back. schöner Tag, heute geh ich raus. Da stehen Orks vor meinem Haus. Der eine grinst dann, sagt er ungelogen: Hey, mein Freund, hast du ein bisschen Geld für Drogen? Ich sage: Nein, Mann, geh mir aus der Sonne. Dich kenn ich noch von der Drückerkolonne. Er ist klein, er ist hässlich, er ist ekelhaft und fett. Die Natur spielt wieder mal genetisches Roulette. Ich sehe schwarz und ich sehe rot. Ich werd zum Misanthrop und zieh die Konsequenzen. Nie wieder unter Menschen. Ich seh schwarz und ich seh rot. Verdammt, ich werd zum Misanthrop. Das bringt mich an meine Grenzen. Niemals wieder unter Menschen. Da kommt ein Typ, der weiß nicht genau, ist er ein Mann oder ist er eine Frau? Ich frage ihn: Hey, wo ist dein Problem? Doch seine Idioten-Sendersprache kann ich nicht verstehen. Hinterm Bahnhof schlage ich Alarm. Sie torkeln rum mit der Spritze im Arm. 100 Junkies gestapelt an der Wand. Und ich weiß, ich bin mittendrin im Zombieland. Ich sehe schwarz und ich sehe rot. Ich werd zum Misanthrop und zieh die Konsequenzen. Nie wieder unter Menschen. Ich seh schwarz und ich seh rot. Verdammt, ich werd zum Misanthrop. Das bringt mich an meine Grenzen. Niemals wieder unter Menschen. Das geht mir tierisch auf den Sack. Die ganze Stadt ist voll von Pack. Vergewaltiger Verbrecher, Dealer, Terroristen, feige Messerstecher. Ich kämpfe mich durch das Gruselkabinett. Ich schrei deine an, die Nazi-Tourette. Sie ist rot vor Hass, doch ich nehm sie in Arm. Warum machst du das? Es gibt doch Magisan. Hier gibt es Säcken und Antifanten und viele Betäubungsmittellieferanten. Dort drüben laufen Männer im Negligé. Also wir haben schon wieder CSD. Wenn ich jetzt abdreh, dann wird es teuer. Zahlen die Freaks mit Maske ein Blech ohne Steuer. Der Gestörte, da kommt er aus dem Zoo. Denn er meint, er wäre ein non-binäres Einhorn oder so. Ich sehe schwarz und ich sehe rot. Ich werde zum Misanthrop und zieh die Konsequenzen. Nie wieder unter Menschen. Ich seh schwarz und ich seh rot. Verdammt, ich werd zum Misanthrop. Das bringt mich an meine Grenzen. Niemals wieder unter Menschen. Die größte Klappe. über Ideologie heißt die Idiotie. Sie sind total bescheuert. Es gibt kein Zurück, sie sind total verrückt. Hier wird die Luft sogar besteuert. Komm vorbei, das glaubst du nie. In die offene Psychiatrie. Und wenn man noch nen Zaun rumstellt, die größte Klapse dieser Welt. Komm vorbei, das glaubst du nie. In die offene Psychiatrie. Und wenn man noch nen Zaun rumstellt, die größte Klapse dieser Welt. Gestern noch war er Leopold, heute Leopoldine. Und seine holde Männlichkeit steht jetzt in der Vitrine. Doch dafür ist er bunt und queer. Und bei den Autonomen, so wie bei der roten Antifa, mit 108 Pronomen. Sie zerstören alles, den Geist und deine Seele. Machen weiter, bis alles hier zerfällt. Totale Sabotage, Nero-Befehle. Doch über dieses Shitshow lacht die ganze Welt. Jede Nachricht ist Satire, das kennen wir zur Genüge. Mit uns saugende Vampire und alles, alles eine Lüge. Rotten! gleichzeitig in Indoktrinationsanstalten. Bewusstseinsmanipulation, Identitätszerstörung. Die geisteskranke Lehre ist wie eine Kriegserklärung. Und jeden Tag musst du sehen, wie dein Land verendet. Alles, was du sagst und tust, wird gegen dich verwendet. Die kranke Ideologie will keinen Frieden stiften. Ihre Fieberfantasie soll nur dein Hirn vergiften. Ihre Pamphlete in die Flammen und es nimmt seinen Lauf. Was davon noch übrig bleibt, lösen wir in Säure auf. Und wir schicken zum Himmel einen Fluch als Gebet. Es soll alles verrotten, auf das es niemals mehr aufsteht. Komm, wir schicken zum Himmel einen Fluch als Gebet und entzünden das Feuer, auf das alles vergeht. Flamme brenn und lass mich stehen, lass alles in Qualm und Rauch aufgehen. Flamme brenn, Mondenschein, lass alles nur noch Asche sein. Flamme brenn, lass mich stehen, lass alles in Qualm und Rauch aufgehen. Flamme brenn, Fantasterei, mach die Köpfe wieder frei. Onkel Werner und der lieben Tante Erna kann man gleich die Tür eintreten. Es wird eine Zeit kommen, in der sie alles verlieren, auch ihren Verstand. Wenn sie ihren Verstand verloren haben, bleibt nur ihre Seele übrig. Dann werden sie erkennen, dass sie unbesiegbar sind.